Good morning. Guten Morgen. Verse 16. Vers 16. And I will ask the Father, and he will give you another Savior. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Retter geben. The Holy Spirit of Truth. Den Heiligen Geist der Wahrheit. Who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. Der euch ein Freund sein wird wie ich, und er wird euch nie verlassen. Reinhard, this Bible is very badly translated. Reinhard, diese Bibel ist sehr schlecht übersetzt. I mean, another savior? Einen anderen Retter? I thought Jesus is the only way to salvation. Ich dachte, dass Jesus der einzige Weg zur Errettung ist. He is. Er ist es. But you know, I believe that when we think of savior, we have a one-track mind. Aber ich glaube, dass, wenn wir an Retter denken, wir nur an eine Sache denken. So while only the death of Jesus Christ saves us, während nur der Tod von Jesus Christus uns errettet, from our sin and brings us back in relationship with God, von unserer Sünde und uns wieder in Beziehung zu Gott bringt, I will tell you why I personally do not have a problem with the word savior being here. Sage ich dir, warum ich persönlich hier kein Problem mit dem Wort Retter habe. Because the word here could actually be translated from the Greek as a defense attorney. Denn das Wort Retter könnte aus dem Griechischen eigentlich hier mit Verteidigungsanwalt übersetzt werden. It's a word that's very deep and it can't just be translated with one expression. Es ist ein Wort, das sehr tiefgründig ist und nicht nur mit einem einzigen Ausdruck übersetzt werden kann. Because it's a word that has a very rich meaning. Denn es ist ein Wort, das eine reichhaltige Bedeutung hat. You see, it comes from an Aramaic word. Es kommt von einem aramäischen Wort. Parakleta. Parakleta. And the word here in the Greek is parakletos. Und das Wort im Griechischen ist parakletos. Now, when the Bible says here that he will send another savior, obviously it does not mean savior from our sins and the sacrifice before God. Wenn die Bibel hier sagt, dass er einen anderen Retter geben wird, bedeutet es nicht einen Retter von unseren Sünden und das Opfer vor Gott. But the reason why this translation used this word is the following. Aber der Grund, warum die Übersetzung dieses Wort benutzt, ist folgender. Because the word savior has so much more to do than just to save you from your sins. Weil das Wort Retter so viel mehr zu tun hat, als dich nur von deinen Sünden zu retten. You know, the Holy Spirit, he defends you before the Father when the devil accuses you for your sins. Der Heilige Geist verteidigt dich vor dem Vater, wenn der Teufel dich für deine Sünden anklagt. The Holy Spirit is also the one who protects you. Der Heilige Geist ist auch derjenige, der dich schützt. He is the one who guides you, who keeps us safe. Er führt dich, er beschützt uns. And also remember that the Holy Spirit is also called the Spirit of Christ. Denk daran, dass der Heilige Geist auch der Geist Christi genannt wird. So the Holy Spirit comes to your side and helps you that you can appropriate the whole of salvation. Der Heilige Geist kommt also an deine Seite und hilft dir, dass du dir die ganze Erlösung aneignen kannst. So while he's not the one who died for your sins, he's the one who will help you that salvation can be appropriated by you. Während er nicht derjenige ist, der für deine Sünden gestorben ist, hilft er dir, dass du dir das Heil, die Erlösung zu eigen machen kannst. And you know, there is some very powerful truth in this verse. In diesem Vers sind ein paar kraftvolle Wahrheiten. He's called the Holy Spirit of Truth. Er heißt der Heilige Geist der Wahrheit. So, first of all, he's the Holy Spirit. Zuallererst ist er der Heilige Geist. So, the Holy Spirit means that he will promote holiness in your life. Heiliger Geist bedeutet, dass er die Heiligkeit in deinem Leben fördern wird. You see, the Bible says that he, Jesus, is the one who sanctifies us. Die Bibel sagt, dass er, Jesus, derjenige ist, der uns heiligt. So through the death of Jesus Christ, you and I have been sanctified before God. Durch den Tod von Jesus Christus sind du und ich vor Gott geheiligt worden. Yet this holiness has to be worked out in our daily life. Doch diese Heiligkeit muss in unserem täglichen Leben verwirklicht und umgesetzt werden. And who is the one who will help you work it out from day to day? Und wer ist derjenige, der dir hilft, es von Tag zu Tag umzusetzen, besser zu machen? It's the Holy Spirit. Es ist der Heilige Geist. That's why people who ignore the importance of living holy lives. Deshalb betrüben Menschen, die die Bedeutung eines heiligen Lebens ignorieren. They grieve the Holy Spirit on a constant basis. Sie betrüben den Heiligen Geist ständig. Because he's holy and he likes that you also live holy. Er ist heilig und er möchte, dass auch du heilig lebst. But look at this. Aber schau das an. Even though he's holy and even though he's God. Auch wenn er heilig ist, auch wenn er Gott ist. He will be to you a friend just like me. Wird er für dich ein Freund sein, genau wie ich es bin? And he will never leave you. Und er wird dich nie verlassen. Remember the context? Erinnere dich an den Kontext. For 3.5 years, the disciples have given up everything to follow Jesus. 3.5 Jahre lang haben die Jünger alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. And they had clear hopes. Und sie hatten klare Hoffnungen. He will set up his kingdom. Er wird sein Reich aufrichten. We will rule with him. Wir werden mit ihm regieren. We'll have a powerful future. Wir werden eine mächtige Zukunft haben. And Jesus says, hey, I'm leaving and you can't go with me. Und Jesus sagt, hey, ich gehe weg, ihr könnt nicht mitkommen. Now he says, but the one that I'm sending, he will never leave you. Nun sagt er, derjenige, den ich euch schicken werde, wird euch nie verlassen. What a beautiful comfort that even though while Jesus is going, there will be somebody else that represents him that will never leave us. Was für ein schöner Trost. Jesus geht, es wird jemand anderes da sein, der ihn repräsentiert und uns nie verlassen wird. I preached a message in Poland some years ago. Vor einigen Jahren predigte ich eine Botschaft in Polen. I called it the ignored God. Ich nannte sie den ignorierten Gott. And you know, I realized that in the church the Holy Spirit has been ignored so much. Ich realisierte, dass in der Gemeinde der Heilige Geist so sehr ignoriert wurde. Most Christians have a beautiful relationship with Jesus and with God, but not with the Holy Spirit. Die meisten Christen haben eine wunderschöne Beziehung mit Jesus und mit Gott, aber nicht mit dem Heiligen Geist. And yet that's the one that Jesus said, I will send him and he's never going to go away. Und doch ist er derjenige, von dem Jesus sagte, ich werde ihn senden und er wird niemals weggehen. We have to learn that the Holy Spirit desires a relationship with you. Wir müssen lernen, dass der Heilige Geist sich eine Beziehung mit dir wünscht. He's always there, he will help you to walk out holiness. Er ist immer da und er hilft dir, in Heiligkeit zu leben. But he's also the Spirit of truth. Er ist auch der Geist der Wahrheit. So if you want to know any truth, wenn du jegliche Wahrheit wissen willst, why didn't you ask him to teach you? Warum bittest du ihn nicht, dich zu lehren? That's what I do. So mache ich es. When I open the Bible, I always say, Holy Spirit, if you don't teach me here, I'm not going to learn much that's important. Wenn ich die Bibel öffne, sage ich immer, Heiliger Geist, wenn du mich hier nicht lehrst, werde ich nicht viel lernen, was wichtig ist. I completely depend on him to teach me. Ich verlasse mich voll und ganz darauf, dass er mich lehrt. But look, there's something else in here. Aber schau, hier ist noch etwas anderes enthalten. Who is the truth? Wer ist die Wahrheit? In fact, in the same context, just a few verses before, Jesus said, I am the truth. In der Tat sagte Jesus in demselben Zusammenhang nur wenige Worte vorher, ich bin die Wahrheit. In verse 6, that's what he said. Das sagte er im Vers 6. If Jesus is the truth in person, wenn Jesus die Wahrheit in Person ist, then who can teach us about Jesus better than the Holy Spirit? Wer kann uns dann besser über Jesus lehren als der Heilige Geist? Because he is the Spirit that knows everything about Jesus. Denn er ist der Geist, der alles über Jesus weiß. So I want to challenge you today. Heute will ich dich herausfordern. I want you to really open your heart. Ich will, dass du wirklich dein Herz öffnest. Cry out and say, Holy Spirit, help me to walk in an intimate relationship with you. Schreist und sagst, Heiliger Geist, hilf mir, eine intime Beziehung mit dir zu leben. And he will. Und er wird es tun. See you tomorrow. Bis morgen.